falls Sie sich nicht zutrauen, mit einer Meuterei und einem Schiff voll Seeräubern gleichzeitig fertig zu werden, sollten Sie Ihre Pläne im Augenblick beiseite legen. Wir müssen jetzt zusammenhalten, sonst werden wir unweigerlich gekapert. Später, wenn wir diesen Tag überstehen sollten, werde ich Ihnen mein Pardon zusichern. Auch Freundschaft, wenn Sie das Schiff nicht verraten. Und die Hälfte des Goldes natürlich auch, ganz nach unserem ursprünglichen Vertrag. Ich werde Ihr Ehrenwort nicht auf die Goldwaage legen, Madame, denn in diesem Augenblick ist das Gold eine kippelige Angelegenheit. Mir reicht also ein schlichtes Ja. Dann werde ich das Gold an Bord nehmen lassen und wir treten wieder in den alten Vertrag ein. Also, Sie werden keine Meuterei ausrufen. Habe ich Ihr Wort? Rasch! Ich werde keine Meuterei ausrufen, antwortete die schlimme Schwester. Der Kapitän nickte knapp und rief seinen ersten Befehl zum goldenen Mann hinüber. Die Hunde sollen sich in die Riemen legen. Goldnase hat uns entdeckt. Die Heuschrecke ist in Sicht. Mr. Stock, die Bombe über Bord und ihren besten Schützen an die Schiffskanone. Die Mannschaft sofort bewaffnen und auf Trab halten. Bei günstigem Wind und einer guten Entfernung könnten wir diese Klapperkiste bis in die Gossen von Neufreiheit zurückpusten. Madame, es steht Ihnen frei, sich einen ungefährlichen Standort hier an Deck zu suchen. Lump! Dem Kapitän blieb jedoch der Befehl an Lump im Hals stecken, als er merkte, dass sein zweiter Mat schlaff und blass wie ein Leichentuch mit leeren Blicken in den Wanden hing. Der erste Mat war schon unten und zwischen der Mannschaft. Während die Bombenkiste neben das Schiff gelassen wurde, hatte es der goldene Mann mit seinem goldenen Boot erreicht und schwenkte die Ruderpinne so geschickt herum, dass es sich an die Flanke der Ariel schmiegte. Leinen wurden festgemacht und Netze und Eimer, Taue über Bord gelassen, um den Goldschatz einzuholen. Er wurde einfach auf das Deck geschüttet. Ein Haufen glänzendes Gold, in dem es von Edelsteinen nur so funkelte. Der Kapitän hatte unterdessen die Gelegenheit ergriffen und war in seine Kabine geeilt, um die Brotdose herauszuholen, damit er Annie direkt unter seinen Schutz nehmen konnte. Wenn sein letzter Augenblick kommen sollte, wäre es so vielleicht noch möglich, sich von ihr zu verabschieden. Er nahm sich nicht mehr die Zeit, Annie aufzudecken und mit ihr zu sprechen, sondern stürzte geradewegs wieder auf das Deck, wo gerade der letzte Rest von Kuttes Gold an Bord gehievt wurde. Weil es nun allen im Weg war, befahl der Kapitän der Mannschaft, in die Wanten zu steigen und in die Takelage zu klettern. Der goldene Mann und die Hunde sicherten das Beiboot und stiegen auch an Bord der Ariel. Alle Tiere waren jetzt mit Entermessern bewaffnet. Die Heuschrecke kam rasch näher. Achten Sie auf mein Kommando, Mr. Stock. Sie werden alle Segel setzen bis zum letzten Hemd, wenn die Heuschrecke die Segel rafft, um uns zu rammen. Rudergänger, klar fürs Kommando, vor den Wind zu gehen. Esel an die Ankerwindsch-Bursche und klar zum Ankerlichten. Das war ein Bild, das jeder Landratte wie ein heilloses Durcheinander vorgekommen wäre, während der Seemann die Wendigkeit und Schnelligkeit bewunderte, mit der die Tiere an ihre Plätze eilten, obgleich sie dabei über das Gold stolperten und mehrere Vermögen mit einem Fußtritt durch die Speigatte ins Meer beförderten. Das störte jedoch keinen. Affen, Katzen und Eichhörnchen tanzten auf den Rahen, während die Tiere unten die Pfoten an die Leinen legten, an denen sie die Segel ausrauschen lassen und festmachen würden. Wenn sie die Segel erst einmal gesetzt hatten und das Schiff manövrierfähig war, plante der Kapitän, die Bombenkiste an der langen Leine abtreiben und möglichst so dicht ans Piratenschiff führen zu lassen, dass der Hund an der Schiffskanone einen ordentlichen Treffer landen konnte. Der Kapitän stand breitbeinig neben dem Ruder, die Brotdose unter dem Arm. Er sah genauso aus, wie ihn Annis Vater gemacht hatte. Jeder Stich ein Kapitän, auf den sich jeder Seemann bis zum Letzten verlassen konnte. Ihm galt alle Aufmerksamkeit, während die Crew auf seine Befehle wartete. Er beobachtete die Heuschrecke mit eiserner Miene. Als sie noch gut 1000 Meter entfernt war, reffte sie die Royalsegel. Dadurch wurde sie langsamer. Und als dann noch die Bramsegel eingeholt wurden, hob und senkte sich ihr Bug nur noch schwach, weil sie noch mehr Fahrt verlor. Die Besatzung der Ariel wartete wachsam. Dann wurden schließlich Mars- und Großsegel gerefft und die Heuschrecke schickte sich an, sich mit der Breitseite neben die Ariel zu legen. Der Kapitän verfolgte das Manöver noch einen Augenblick. Dann wandte er sich an den ersten Mat und sagte ruhig: »Lassen Sie die Segel setzen, Mr. Stock, und dann klar Schiff zum Gefecht.« Ein Enterhaken schlug in die Reling der Ariel, ein zweiter folgte und noch einer. Die Tierbesatzung drehte sich um, um sie wieder zu kappen. Piraten, die in der Takelage der Heuschrecke standen, schossen ihre Musketen ab. Dann begann die Schlacht. Ein Nahkampf mit Piraten ist die Hölle. Ein Kampf auf Leben und Tod, grausam und gnadenlos. Es sah so aus, als ob die Piraten den Kürzeren zögen. Goldnase beschloss also auf der Stelle, die Verluste in Kauf zu nehmen und den Rest der Schlacht mit Kanone und Musketen auszutragen. Er legte die Hände an den Mund und rief laut zum Rückzug auf die Heuschrecke. Dieser Ruf übertönte selbst den Lärm des Kampfgetümmels. Seine Männer begannen, sich zu den Relings zurückzuziehen, packten dann die Taue, stießen sich wie wild ab, um sich zu ihrem Schiff zurückzuschwingen. Die Besatzung der Ariel bedrängte sie nicht zu sehr, denn sie hatten durch den Kampf selber zu hohe Verluste. Die meisten der Tiere, die sich noch auf den Beinen hielten, waren zumindest leicht verwundet. Goldnase griff selbst nach einem Tau und schwang sich auf sein eigenes Achterdeck hinüber. Einen Augenblick später war es, als ob ein gewaltiges Unwetter oder ein Wirbelsturm über das Deck der Ariel gezogen wäre. Die Überlebenden saßen betäubt und erschöpft zwischen Trümmern und Toten. Goldnase rief ein Kommando und die Piraten kappten alle Taue, die sie mit der Ariel verbanden. Die Schiffe trieben wieder auseinander. Die Heuschrecke verschwand. Die Ariel hatte gesiegt, aber gejubelt wurde nicht. Viele waren schwer verwundet. Mindestens die Hälfte der Tiere war tot oder lag in den letzten Zügen auf den Decks. Auch Lump. Als Annis Vater gerade zum Achterdeck hinaufschaute, rief die schlimme Schwester nach Hilfe. Der erste Mat und der goldene Mann fanden sie neben dem Kapitän, seinen Kopf in ihrem Schoß. Die Wunde war tief und die schlimme Schwester hatte einen Streifen von ihrem Unterrock abgerissen. Der Kapitän war bei Bewusstsein, aber als der goldene Mann seine Hand ergriff, konnte er nur mit schwacher Stimme sprechen. »Vater, es tut mir leid. Ich glaube nicht, dass ich noch etwas tun kann.« Der goldene Mann drückte ihm fest die Hand. »Annie«, flüsterte der Kapitän, »geht es ihr gut?« »Hier«, sagte die schlimme Schwester, zog die Puppe aus ihrem Mantel und schob sie unter die Hand des Kapitäns. »Es geht ihr sehr gut, Kapitän. Sie haben die Schlacht gewonnen und Annie lebt.« »Aber ohne Augen. Es tut mir so leid, Vater. Ich habe sie so gut behütet, wie ich konnte.« Seine Augen verschleierten sich einen Augenblick und sein Kopf sank der schlimmen Schwester schwer in die Arme. »Du hast es gut gemacht, mein Sohn. Ich hätte nichts anderes tun können.« Über dem Schlachtfeld an Bord der Ariel zog ein großer weißer Albatros ohne einen einzigen Flügelschlag seine Kreise, zog sie immer enger und ließ sich immer tiefer herab. Er wurde voll Verwunderung beobachtet, bis er schließlich einmal mit den Schwingen zuckte und anmutig mitten auf dem Achterdeck landete. Er faltete seine Flügel und schritt dorthin, wo der Kapitän lag. Dann beugte er den Kopf zum Deck und klappte seinen langen Schnabel auf. Zwei blaue Knöpfe kullerten heraus. »Annie«, rief der goldene Mann, der die Augen sofort erkannte. Annis Augen! Rasch, sagte die schlimme Schwester, gebt sie her! Sie griff in ihren Umhang und holte eine Nähnadel heraus. Dann zog sie einen Faden aus ihrem Unterrock und fädelte ihn in die Nadel. Nach einer halben Minute hatte sie Annis Augen wieder angenäht, sodass das Mädchen sehen konnte. Als ob sie tief geschlafen hätte und gerade wieder erwachte, schaute Anni in das verschmierte Gesicht der schlimmen Schwester empor und in ihre Augen. Und ihre ersten Worte waren: »Fräulein Pustekuchen!« »Aber natürlich, mein Liebchen, ich bin Fräulein Pustekuchen. Aber schau mal, Anni, hier ist der Kapitän.« Sie drückte Anni abermals in die Hand des Kapitäns und sagte warnend: »Er ist verwundet, Liebchen, und sehr müde.« »Anni«, murmelte der Kapitän, während er sie dicht vor sein Gesicht hielt, »du hast deine Augen wieder, und bald wirst du wieder du selber sein.« Der goldene Schatz, das war unser Vater. Jetzt sind wir alle zusammen. Fräulein Pustekuchen, ja natürlich, ich hätte es gleich wissen sollen. Ich hätte es wissen sollen. Der Kapitän schloss die Augen und wurde sehr ruhig. Langsam hob er eine Hand und ließ sie auf Annis Kopf ruhen. »Leb wohl, Schwester. Alles scheint so weit entfernt. Fast wie damals, als ich eine Puppe war. Sei nicht traurig, Schwester, denn du weißt ja, wenn man eine Puppe ist, kann nichts mehr schmerzen.« Fräulein Pustekuchen fing sanft den Kopf des Kapitäns auf, der in ihre Hände fiel. Er stieß noch einen letzten langen Atemzug aus und war tot. Anni brach in Tränen aus. Fräulein Pustekuchen hob sie auf und nahm sie fest in ihre Arme. Der goldene Mann berührte Annis Kopf, dann drückte er dem Kapitän die Augen zu. Hoch über der Arie zog der große weiße Albatros seine weiten Kreise und blickte herab, während sich die Mannschaft daran machte, den Schaden abzuschätzen, ihr Schiff zu reparieren und ihre Wunden und ihren Kummer zu heilen. Der erste Mat teilte der Mannschaft an diesem Abend eine anständige Portion Rum zu, damit sich ihnen die schlimmsten Erinnerungen des Tages verwischten und nur die Besten blieben, über die man lachen und einen Witz reißen konnte auf dem Weg zurück zur natürlichen Lebensfreude und zu der Gewissheit, gut gekämpft und gewonnen zu haben. Fräulein Pustekuchen saß mit Anni in ihrer Kabine am Tisch und nähte ihr größere Kleider, denn sie wuchs jetzt schon. Bald würde sie Fleisch und Blut sein und nach einer Weile eine ausgewachsene Zehnjährige. Anni schrieb etwas auf ein Stück Papier. Es war eine warme, ruhige Nacht. Der Albatros saß im offenen Fenster. »Ich glaube, ich werde eine Dichterin«, verkündete Anni. »Das ist schön, Liebchen. Hast du ein Gedicht geschrieben?« »Ich bin gerade mit einem fertig.« »Viel kann man ja nicht davon erwarten, weil es mein erstes ist, aber ich werde es dir vorlesen. Es heißt, wie Fräulein Pustekuchen Fräulein Quitte in ihrer Verkleidung am Kai einfing und umbrachte.« »Anni«, rief Fräulein Pustekuchen aus, »so etwas Entsetzliches zu sagen.« »Aber du hast sie doch umgebracht, nicht wahr?« »Nicht im Geringsten, und das weißt du auch. Ich habe Fräulein Quitte genau erkannt, als sie mit dem Kapitän sprach. Und als ich ihr nach draußen folgte und sagte, dass ich ganz genau wüsste, wer sie war, da sprang sie mich an. Sie wollte mich vom Kai stoßen. Stattdessen stürzte sie selber ins Wasser. Ich glaube, sie hat sich den Hals gebrochen. Und das ist überhaupt nicht dasselbe, als wenn ich sie umgebracht hätte.« »Na ja«, antwortete Anni nachdenklich. »Wenn du eine Dichterin werden willst, so musst du noch lernen, wie man die Wahrheit sagt.« »Aber es stimmt doch. Du hast mir erzählt, du hättest ihre Tasche am Kai aufgehoben und hättest den Schlüssel für ihre Zimmer benutzt und dort gegessen und geschlafen und ihr nachher ihre Kleider angezogen, um uns alle an der Nase herumzuführen. Das war nur, weil ich auf dich und den Kapitän aufpassen wollte. Es war, weil Fräulein Quitte gelogen hatte. Sie hatte behauptet, sie hätte auf dem Schiff einen Spießgesellen. Ich musste doch herausfinden, wer das war, mit dem sie ein Komplott schmiedete. Ich würde das wirklich nicht als Diebstahl bezeichnen. Später versammelten sich alle im Kapitänssalon. Herzliche Glückwünsche, sagte Annis Vater und erhob sein Glas. Auf den neuen Herrn der Ariel, Kapitän Stock. Er trank und setzte sich an den Kartentisch. Ich danke auch, erwiderte Mr. Stock. Er faltete den letzten Willen und das Testament des Kapitäns wieder zusammen, nachdem ihm das Schiff übertragen wurde, und schob es mit einem Auflachen beiseite. Alles rechtmäßig bezeugt von einem Hund und einer Katze. Vor einem Gericht würde ich damit nicht aufkreuzen wollen. Aber ich glaube, ich werde in Zukunft nicht allzu viele Häfen anlaufen. Er hielt inne und schaute zum Fenster und sagte dann, ich bin sehr traurig, dass sich alles so entwickelt hat. Traurig, dass Sie Ihren Sohn verloren haben. Dafür habe ich meine Tochter gefunden, antwortete Annis Vater. Ja, das ist wahr, sagte Kapitän Stock und lächelte Annis Vater an. Was haben Sie jetzt vor? Ach, ich werde wieder als Schneider arbeiten. Das ist mein Handwerk. Mit ein bisschen Gold sollte ich mir einen anständigen Laden einrichten können. Kapitän Stock hatte vor, mit seiner Familie von Enten und anderen Tieren alle Meere zu durchqueren, um nach einer Seejungfrau Ausschau zu halten. Die Tiere schienen ihm sein Glück zu verheißen und für diese Fahrten die beste Gesellschaft zu sein. Vor allem, wenn er seine Seejungfrau tatsächlich finden und sich herausstellen sollte, dass sie zu viel Menschliches befangen machte. Am nächsten Tag war Anni wieder ganz aus Fleisch und Blut. Die Ariel segelte durch den lieblichen blauen Tag nach Neufreiheit. An diesem Tag verließ der große weiße Vogel das Schiff, schraubte sich in den Himmel hinauf und schwebte dann noch einmal langsam vor dem Bug vorbei und verdrehte den Kopf so, dass er der Galionsfigur in die Augen blicken konnte. Dann schwang er sich wieder in den strahlend blauen Himmel und verschwand.